Transparenz für die Ohren. So, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Es ist Montag, der 10.04.2017. Es ist 21 Uhr und 3 Minuten. Wir haben heute einen dicken Engel mit Patrick Breyer zum Thema Vorratsspeicherung von Internetdaten. Dazu erstmal herzlich willkommen, Patrick. Vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast. Ja, hallo allerseits. Und dann habe ich hier auf dem Podium auch noch den Paki, dir auch. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Bevor wir jetzt richtig in Medias Res gehen, noch einmal ganz kurz die Frage, wie war deine Woche? Meine oder Patricks? Deine. Du bist Bufo. Ja, ich hole jetzt gar nicht weit aus. Es ging, also ich habe mich hauptsächlich um die Bundestagswahlstrategie gekümmert mit dem Elias zusammen. Da wird es demnächst auch ein bisschen mehr an Präsentation geben. Und das Thema Relaunch steht an. Also vor allem Texten und ein bisschen Pressearbeit nebenher. Okay, vielen Dank. Gut, dann würde ich mal sagen, fangen wir an mit unserem Thema. Daten auf Vorrat speichern im Internet. Patrick, dein Mikro. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hintergrund davon ist ein Prozess, den ich schon seit Jahren führe, nämlich gegen die sogenannte Surf-Protokollierung. Hintergrund davon ist eigentlich gewesen, dass ich mich geärgert habe, 2007 war es, glaube ich, als das erste Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung in Kraft trat und die Frau Tsipras das da durchgeprügelt hatte, trotz aller Demonstrationen und Widerstände, habe ich mir eben gedacht, wenn jetzt schon nachverfolgbar ist, 6 Monate lang, mit welcher IP-Adresse ich im Netz unterwegs bin, dann wäre das noch wichtiger, dass die Internetportale nicht auch noch das Surfverhalten mitloggen. Das heißt, in den sogenannten Logfiles wird eben verbreitet gespeichert, von welcher IP-Adresse aus welche Seiten gelesen wurden oder auch wann was gepostet wurde. Also Posts kann man da auch nachvollziehen, selbst wenn sie vermeintlich anonym sind. Ja, und deswegen hatte ich damals Klage eingereicht gegen das Bundesjustizministerium, es zu unterlassen, beim Surfen auf seinem Internetportal meine IP-Adresse mitzuloggen. Dieses Verfahren hatte dann auch Erfolg. Das heißt, sie sind dazu entsprechend verurteilt worden. Haben dann auch gesagt letzten Endes, ja, sie sehen ein, dass es andere Möglichkeiten gibt, um das System zu sichern, als hier verdachtslos die lesenden Zugriffe mitzuprotokollieren. Und ich hatte dann gehofft, dass die anderen Bundesministerien sich genauso daran halten, was aber leider nicht passiert ist. Der damalige Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar hat nun mal eine Abfrage gemacht, wonach das vollkommen unterschiedlich gehandhabt wird in den Ministerien. Also es gibt einige, die wunderbar ihre Portale ohne Surf-Protokollierung anbieten. Das ist eben neben dem Bundesjustizministerium auch die Bundesdatenschutzbeauftragte selbst, aber auch Bundesfinanzministerium und noch eine Reihe anderer Behörden. Und das ist natürlich dann immer so der Testfall, auf den man einfach verweisen kann. Wenn behauptet wird, aus irgendwelchen Sicherheitsgründen sei es nötig, dann widerlegen eigentlich diese Seiten das, denn die werden auch sehr sicher oder genauso sicher ohne Protokollierung angeboten. Ja, und nachdem die anderen Ministerien kein Einsehen hatten, habe ich dann eben nochmal eine Klage eingereicht, diesmal dann bezogen auf alle anderen Portale des Bundes. Und ja, dieser Rechtsstreit hat sich wirklich über Jahre hinweggezogen. Das Landgericht Berlin hat dann mal einen Sachverständigen eingeschaltet, der hat das technisch begutachtet von der TU Dresden und ist dann erfreulicherweise auch zu dem Schluss gekommen, man kann Internetportale auch sicher anbieten, ohne verdachtslos, anlasslos IP-Adressen zu protokollieren. Und dann ging das zum BGH, der hat es dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt. Jetzt ist inzwischen klargestellt worden, dass IP-Adressen überhaupt schon mal personenbezogene Daten sind, weil sie nämlich einen Rückschluss auf den Betroffenen zulassen, auch wenn sie von Betreibern von Internetangeboten protokolliert werden. Ist es möglich, dass die zum Beispiel Strafanzeige erstatten gegen irgendwelche Angreifer und dann im Zuge dessen eine Zuordnung erfolgt und das reicht für den Personenbezug. Und vor dem Hintergrund wurden die Daten als personenbezogen eingestuft. Das ist deswegen wichtig, weil man sie sonst völlig ohne jede Begrenzung speichern und weitergeben könnte. Ja, und die zweite Frage ist dann eben, ist es verhältnismäßig, ohne Anlass einfach auf Vorrat alles zu speichern, weil man es irgendwann mal brauchen könnte? Das ist die Logik der Vorratsdatenspeicherung. Meiner Überzeugung nach ist das völlig unverhältnismäßig und zwar noch unverhältnismäßiger als bei Verkehrsdaten oder Verbindungsdaten. Denn im Netz geht es ja eben nicht nur darum, welche Server habe ich aufgerufen, sondern eben meistens auch, welche Seiten habe ich da gelesen oder welche Informationen gepostet. Das heißt, letzten Endes geht es um Inhalte der Kommunikation. Und die sind ja besonders sensibel. Der NDR hat mal eine schöne Recherche gemacht letztes Jahr. Und anhand eines Browser-Plugins, was das Surfverhalten auch ausspioniert hat, herausgefunden, wie viel Rückschlüsse das eigentlich zulässt auf Abgeordnete, auf Richter, was die alles so für Vorlieben und Interessen haben und so weiter. Also da werden wirklich Personen erpressbar, wenn man weiß, was die so angesurft haben oder wonach sie gesucht haben. Suchbegriffe sind ja auch meistens im Suchstring enthalten. Google hat übrigens innerhalb eines Jahres 1000 Anfragen bekommen von Sicherheitsbehörden von Deutschen. Also man muss schon damit rechnen, dass diese Daten auch angefragt werden. Da ist kein richterlicher Beschluss vorgesehen als Voraussetzung zum Zugang zu Surfprotokollen. Ja, und die Frage, inwieweit das verhältnismäßig ist, ohne Anlass auf Vorrat von allen Nutzern das Surfverhalten personenbeziehbar mitzuprotokollieren, die muss jetzt vom Bundesgerichtshof entschieden werden. Und die Entscheidung wird im Mai verkündet, leider erst nach unserer Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Und tja, ich weiß nicht, was ich erwarten soll. Zuletzt stand zur Diskussion in der mündlichen Verhandlung, ob man den Rechtsstreit nochmal an das letzte Gericht zurückgeben muss. Das wäre das Landgericht Berlin, um nochmal ein Sachverständigengutachten einzuholen. Das könnte passieren, dass das gemacht wird. Ja, es gibt so ein bisschen eben Streit über die technische Erforderlichkeit. Aber ich denke eigentlich, dass es schon aus rechtlichen Gründen, egal wie nützlich das sein mag oder nicht, aus rechtlichen Gründen einfach unverhältnismäßig ist, das auf Vorrat zu speichern von allen Nutzern. Das hat ja schließlich auch der Europäische Gerichtshof schon für die Vorratsdatenspeicherung von Verkehrsdaten entschieden, dass es unverhältnismäßig ist, eben auch alle solche Leute zu erfassen, die nicht auch nur mittelbar gar nichts mit irgendeiner Straftat zu tun haben. Und das ist natürlich genauso bei einer Speicherung zu Sicherheitszwecken zu vermeintlichen, dass es eben nicht angeht, ganz normale Leute, die eine Webseite sich angucken und von denen nicht auch nur der Verdacht eines Angriffs besteht, dass die einfach als Kollateralschäden dann das ganze Surfverhalten mitprotokolliert wird. Denn dann gibt es im Grunde genommen kein privates Surfen mehr im Internet, wer jetzt nicht gerade einen Anonymisierungsdienst benutzt, jedenfalls. Und die meisten machen sich nicht die Mühe oder wissen nicht, wie es geht. Ja, vor dem Hintergrund ist das extrem wichtig, dieses Urteil, was da jetzt kommt. Nach der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs im Herbst wurde in der Politik diskutiert, ob man das Telemediengesetz anpasst. Das ist ein deutsches Gesetz, Datenschutzgesetz für Internetnutzer sozusagen, sehr fortschrittlich. Ist leider ziemlich platt gemacht worden mit der Datenschutzgrundverordnung der EU. Da gibt es keinen besonderen Schutz mehr für Internetnutzer. Es hat dann nur noch so eine allgemeine Klausel, in der es eben heißt, personenbezogene Daten dürfen bei berechtigtem Interesse verarbeitet werden, wenn nicht entgegenstehende Interessen des Betroffenen schwerer wiegen. So ungefähr bla bla schwammig. Und ja, das wird eben jetzt spannend, was die Gerichte da mal konkret entscheiden, ob und wann überhaupt. Das kann man noch gar nicht sagen. In unserer letzten Pressemitteilung zu dem Thema, kann ich auch noch mal in Chat posten, haben wir auch ein paar Hinweise für Webmaster eben gegeben, wie sie sich verhalten können. Und es gibt eben diverse Tools und Möglichkeiten, um seinen Server so zu konfigurieren, dass er nicht anlasslos IP-Adressen mitloggt. Ist sehr empfehlenswert, das zu machen. Diverse Organisationen wie Datenschutzbehörden oder Chaos Computer Club oder AK Vorrat haben diese Protokollierung auch deaktiviert. Also da muss sich niemand Sorgen machen, dass dadurch ernsthaft die Stabilität leiden würde. Und es gibt ein Netzwerk, das heißt, wir speichern nicht. Da können sich eben Betreiber registrieren, die auf Surf-Protokollierung verzichten und bekommen dann so ein schönes Siegel und können dann dafür werben, dass man eben auch anonyme Internetnutzung weiterhin gestattet. So, jetzt will ich aber mal nicht in einen Monolog verfallen, sondern mal Raum für Fragen machen. Ja, okay, solange jetzt noch niemand loshüpft ans Mikro, fange ich einfach mal kurz an mit so ein bisschen den berühmten, leicht naiven Fragen. Es wird einem ja immer wieder mal entgegengehalten, naja, meine Güte, wenn die mein Surfverhalten mit protokollieren, was interessiert mich das? Das ist so derartig uninteressant. Das können die doch von mir aus wissen. Warum ist es eigentlich so wichtig, anonym surfen zu können? Patrick, das ging an dich. Ich habe schon verstanden, war nur gerade am Tipp. Entschuldigung. Nee, kein Problem. Warum ist es wichtig, anonym surfen zu können? Naja, du musst dir vorstellen, Surfen im Internet ist das, wo unsere Eltern eigentlich mal Zeitungen gelesen haben, wo sie mal Bücher gelesen haben, wo sie Fern gesehen haben, wo sie sich vielleicht irgendwo unterhalten haben, in der Kneipe oder mit Nachbarn oder so, oder wo sie vielleicht Briefe geschrieben haben. Und all das, was eben früher eigentlich auch selbstverständlich anonym möglich gewesen ist, einfach sich zu unterhalten oder anonyme Briefe zu schreiben oder wenn ich irgendwas lese in Zeitschriften, Zeitungen, da schreibt natürlich auch keiner mit, wofür wer sich wann interessiert hat. Ne? All das wird eben plötzlich gläsern in dem Moment, wo man das Internet nutzt, weil sich da eben unsere Interessen und Vorlieben, aber auch unsere Probleme, unsere Krankheiten, ja, ganz viele Infos über unser Privatleben und Intimleben und geschäftliche Informationen lassen sich eben ableiten aus unserem Surfverhalten. Und da lassen sich Persönlichkeitsprofile erstellen, Personen werden erpressbar. Im Zuge dieser NDR-Recherche, die ich angesprochen hatte, hatten die unter anderem recherchiert, dass irgendwie ein hoher Richter da irgendwelche sexuellen SM-Vorlieben hatte. Ist jetzt natürlich nicht strafbar, aber bei bestimmten Personen kann es sie erpressbar machen, die eben nicht wollen, dass sowas rauskommt. Und von daher ist das durchaus auch eine Gefahr für die Demokratie, wenn man sowas über Abgeordnete oder irgendwelche Ministerialbeamten rausfindet, irgendwelches Kompromat, kompromittierendes Material, kann das Leute erpressbar machen. Und wir können natürlich auch nie sicher sein, dass diese Daten nicht in die falschen Hände geraten. Diese Logfiles sind oft sehr schlecht gesichert, ja, können leicht den falschen Leuten zugänglich gemacht werden oder missbraucht werden. Im Zuge der viel diskutierten Vorratsspeicherung von Verkehrsdaten wurden ja ganz besondere Sicherungsmechanismen eingeführt, Verschlüsselung, Vier-Augen-Prinzip und was nicht alles. All das gilt ja nicht für Surf-Protokolle. Da gilt überhaupt kein besonderer Schutz und ja, wie gesagt, für Zugriffe auch kein Richtervorbehalt, keine Beschränkung auf schwere Straftaten, kein Fernmeldegeheimnis, vor allem auch keine Zweckbindung. Das heißt, das, was ein Webmaster speichert für seine Zwecke, muss er natürlich auch auf Anfrage den Behörden rausgeben, sonst wird es eben beschlagnahmt. Und ja, vor dem Hintergrund ist das Einzige, wie man sicherstellen kann, eben unbefangen, ohne Angst vor Nachteilen zu surfen, wenn eben die entsprechende Speicherung gar nicht stattfindet oder wenn man es eben so anonymisiert mit einem Anonymisierungsdienst. Aber das ist natürlich nicht immer praktisch. Weiteres Beispielsfeld, wo das wichtig ist, anonym zu surfen, ist im Kontext der Recherche für Journalisten, aber auch für Studenten, die vielleicht im terroristischen Kontext oder so recherchieren. Die wollen natürlich nicht gleich deswegen auffällig werden oder ins Visier geraten, weil sie heikle Themen recherchieren. Es gab mal einen Fall, wo das BKA gegen Leute ermittelt hat, die sich auf seiner eigenen Homepage informiert haben über eine terroristische Vereinigung. Da wurden dann Hintergrundchecks gegen hunderte von Leuten gemacht, mit dem Ergebnis, dass es eigentlich Journalisten und ja, Universitätsangehörige waren, die das offensichtlich professionell die entsprechende Gruppierung recherchiert hatte. Also man kam nicht weiter damit. Aber es zeigt natürlich die Gefahr, dass wenn man allein wegen seiner Interessen verdächtig werden kann, ja, dass man sich zweimal überlegen wird, welche Seiten rufe ich auf und welche nicht mehr. Ja, danke schön. Jetzt habe ich am Mikro den Drifter. Hallo. In den Vereinigten Staaten ist jetzt ein Gesetz in Wirksamkeit gekommen, welches den Internet-Service-Providern erlaubt, das Surfverhalten zu verkaufen. Siehst du Gefahr, dass wir in Deutschland sowas vielleicht auch irgendwann erleben? Tja, ich fürchte mal, dass bei den großen Anbietern, bei den internationalen Anbietern, dass die sich sowas wahrscheinlich schon vorbehalten in ihren AGB. Da muss man ja in alles und jedes einwilligen. Also das ist durchaus denkbar, dass die Daten da auch weiterverkauft werden. Teilweise erfolgt der Verkauf ja auch indirekt, ne? Dass sie zwar die Daten nicht rausgeben, aber dass man sie gegen Bezahlung nutzen kann oder dass entsprechend auf der Grundlage Werbung eingeblendet wird oder wie auch immer. Also das ist denkbar. Im Moment ist es so, dass nach deutscher Rechtslage das jetzt nicht zulässig wäre. Im Moment ist die Weitergabe dieser Surf-Protokolle zulässig zur Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr durch Polizei, aber auch für Nachrichtendienste, geheimdienstliche Zwecke. Also die können auch die Daten anfordern. Dann ist es zulässig zur Verfolgung von Urheberrechtsverstößen, also zum Versand von Abmahnungen und Ähnlichem. Und das neue WLAN-Gesetz, was ja eigentlich die Störerhaftung abstellen soll, enthält heimtückischerweise auch eine Klausel, die Zugriffsrechte ausweiten soll. Oder verwechsel ich das? Kann auch sein, dass es in dem Netzdurchsetzungsgesetz drin ist. Stimmt, ich glaube, das war's. In dem Netzdurchsetzungsgesetz ist eine Klausel drin, die Zugriffsrechte ausweiten soll. Also jetzt nicht mehr nur Urheberrechtsverletzungen, sondern jegliche Verletzung absoluter privater Rechte. Und dazu zählt insbesondere das Persönlichkeitsrecht. Das heißt, wenn dich jemand irgendwie wegen Beleidigung verklagen will, dann bekommt er eben demnächst dann auch diese Protokolle und die Identität von Leuten, die vermeintlich anonym irgendwo was gepostet haben. Und auf die Art und Weise wird natürlich dann die anonyme Meinungsäußerung sehr schwer gemacht, für die meisten Leute unmöglich. Und das ist halt ein chilling Effekt. Ne? Dann freier Meinungsaustausch ist dann eben nicht mehr möglich. Ja, vielen Dank. Das NetzDG, das ist das mit der Herausgabe von Daten an Private. Ne? Also sprich an Anwälte und weiß der Kuckuck wen, wirklich der Vorbehalt, wozu. Ne? Das war das. Ja, richtig. Also an diesem Gesetz wird ja meistens diskutiert, die Geschichte, dass die sozialen Netzwerke verpflichtet werden sollen, innerhalb von 24 Stunden oder spätestens 7 Tagen eben rechtswidrige oder vermeintlich strafbare Inhalte zu löschen, wodurch so eine Art Privatzensur eingeführt wird. Aber was halt wenig diskutiert wird, ist diese zweite Klausel, ne, dass jetzt die Herausgabe von Daten erleichtert werden soll, was übrigens gar nicht nur für soziale Netzwerke gelten soll, sondern für alle Internetanbieter. Also nicht beschränkt auf 2 Millionen Nutzer oder Ähnliches. Und hat auch dann auch irgendwo mit Hate Speech oder so gar nichts mehr zu tun, wenn da die Auskunftsbefugnis auf alle privaten Rechte, sogenannte absolute Rechte ausgedehnt werden. Denn zu denen gehört zum Beispiel auch das Recht auf den eigenen Gewerbebetrieb. Das heißt, dann können dann auch Unternehmen anfangen, irgendwelche Äußerungen, in denen sie eine Geschäftsschädigung sehen, abzumahnen mit Daten, die sie dann eben herausverlangen von entsprechenden Internetportalen. Und das ist natürlich schon krass, denn solche Sachen werden natürlich immer auch missbraucht, um Kritiker mundtot zu machen und unliebsame Kritik. Es gab mal einen Fall, da hat irgendwie Müllermilch versucht, Greenpeace abzumahnen, weil die eine Satire über Gentechnik im Tierfutter gemacht haben. Und ja, die haben die eben jahrelang mit dem Prozess überzogen. Greenpeace hat natürlich das Geld, um das durchzustehen. Die haben auch gewonnen im Endeffekt. Aber viele Leute werden sich allein schon durch die Drohung, durch die Gefahr abschrecken lassen. Ja, das auf jeden Fall. Nochmal ein bisschen zurück zum zur Analyse des Surfverhaltens. Es gibt ja durchaus Anwendungsfälle, wo das eigentlich ja ganz nützlich ist, auch wenn du von der IP eigentlich nur so den groben Ort brauchst. Ich denke da zum Beispiel an Betreiber von öffentlichen Webseiten. Ich selber arbeite für eine Uni und da wird jetzt momentan ganz feste umgestellt von alten Systemen auf WordPress. Und die Leute möchten natürlich schon ganz gerne wissen, wenn sie jetzt umgestellt haben, kommen die Besucher mit meiner Seite zurecht? Wer kommt überhaupt auf meine Seiten? Lohnt es sich, eine fremdsprachige Seite zu machen? Dergleichen. Dafür gibt es ja auch Tools, die man durchaus nutzen kann, die aber eben auch mit der IP arbeiten. Was ist davon zu halten? Wie weit darf sowas gehen? Also was zulässig ist, ist eben, wenn du die IP-Adresse verkürzt eben speicherst, also anonymisiert speicherst oder verarbeitest, das ist zulässig. Da kannst du dann halt immer noch auf die geografische Herkunftsregion schließen. Und es gibt natürlich auch Tracker wie PIVIC, die bei entsprechender Konfiguration eben auch anonymisiert tracken. Das heißt, die folgen dem Nutzer schon, kannst du ja anhand von Cookies oder Session-IDs, kannst du ja dem Nutzer auch ohne IP-Adresse folgen und dann dadurch sehen, wie er sich durch dein Angebot bewegt. Aber das geht auch ohne Speicherung von IP-Adresse. Man muss ja auch sagen, dass die IP-Adresse auch deswegen nicht gut zum Tracking geeignet ist, weil sie ja geteilt wird. Also oft teilen sich viele Leute eine IP-Adresse. Und ja, also richtig gut ist das dazu für Besucherstatistiken sowieso nicht geeignet. Was wichtig ist, ist, dass es zur Anonymisierung halt nicht reicht, irgendwie einen MD5-Hash drüber laufen zu lassen oder auch irgendwie eine statische Verschlüsselungsfunktion anzuwenden, weil eben im Brute-Force-Verfahren kann man diese Pseudonymisierung eben immer wieder rückgängig machen. Und das ist keine Anonymisierung. Für eine Anonymisierung muss man halt wirklich auf Informationen verzichten. Das heißt, man muss kürzen. Nur so ist gewährleistet, dass dann kein Rückschluss mehr möglich ist auf die IP-Adresse. Okay, jetzt hätte ich ja auch mal eine Frage. Ich bin jetzt irgendwie ein Polizist oder beziehungsweise jemand, der von der ganzen Sache nicht so viel Ahnung hat, sitzt in seiner Dienststelle. Und dann kommt jemand rein, hier, kriminelle Gewalt, Angriff auf meinen Server. Was muss ein Polizist oder ein Ermittlungsbeamter tun, damit er ohne die IP an den Bösewicht kommt? Also die wichtigste Argumentation ist eben zu sagen, wer sich schützen will vor Angriffen oder auch Einbrüchen in sein System, der muss das System eben härten. Das heißt, er muss dafür sorgen, dass Sicherheitslücken geschlossen werden, dass Updates eingespielt werden. Wichtig ist halt auch, dass du den Webserver trennst von den sonstigen Systemen, sodass eben die wichtigen internen Systeme möglichst nicht am Netz hängen, möglichst hart getrennt und abgeschottet sind davon. Das ist natürlich ganz wichtig und da hilft auch im Grunde genommen keine Surf-Protokolle, um dich davor zu schützen. Die schützt ja auch nicht. Deswegen war der Vergleich, den wir in der PM gezogen haben, Self-Protokollierung, Angriffe oder Einbrüche ist so, wie wenn du als Brandschutzmaßnahme eine Überwachungskamera hängst. Das verhindert natürlich auch keine Brände. Und so ähnlich ist das mit Speicher zu tun. Ja, jetzt geht es um die Frage, bringt es dir was zur Verfolgung von Straftaten? Also ich denke mal im Regelfall nicht. Wenn das wirklich professionelle Angreifer sind, in aller Regel Botnetze einsetzen. Du wirst allenfalls vielleicht irgendeine russische oder chinesische IP-Adresse feststellen können. Und damit kann natürlich auch der Polizist nichts anfangen. Und sowas wird im Sande verlaufen. Also das wird extrem selten sein, dass ein Angreifer, der ja schon einiges an technischem Bild haben muss, wirklich irgendwie eine nachverfolgbare IP-Adresse verwendet. Also da wäre er schon ziemlich doof, sage ich mal so. Und wir wissen allerdings aus der Kriminalstatistik, dass doch immerhin die Mehrheit von Internetdelikten aufgeklärt wird. Also die Aufklärungsquote im Netz ist sogar überdurchschnittlich hoch, interessanterweise. Wenn man speziell Computerangriffe angeht, ist die Aufklärungsrate nicht so hoch, recht niedrig. Aber da ist der Vergleich dann eben auch Einbruchsdiebstahl, Wohnungseinbruch, Sachbeschädigung. Das sind so ähnliche Delikte und die haben eben dann auch nur eine Aufklärungsquote von 10-15%. Und von daher ist das jetzt keine Besonderheit des Internets, dass du eben bei solchen Arten von Delikten eine Rückverfolgung oft nicht machen kannst. Was vielleicht möglich ist, ist, dass das eingesetzt wird, um dich zu erpressen, dass man dann durch die Kommunikation mit dem Anbieter oder durch die Geldübergabe oder so die Leute nachverfolgen kann. Das ist teilweise durchaus möglich. Aber in vielen Fällen werden Angriffe nicht rückverfolgbar sein. In ganz vielen Fällen werden sie auch erst gar nicht gemeldet, weil die Unternehmen das natürlich wissen. Das bringt nichts, irgendwelche IP-Adressen zu melden. Von daher wirklich Systeme sichern, das ist der beste Weg. Ja, danke schön. Prinzipiell gesehen ist es ja so, es gibt ja tatsächlich Straftaten im Netz, also Beleidigung etc. pp., auch massives Mobbing gruppenweise und so weiter und so fort. Wenn man dem anheimfällt und sich hilflos fühlt, weil diese Leute einfach nicht zu kriegen sind und dann eventuell doch danach ruft, Daten auf Vorrat zu speichern, wie erfolgversprechend wäre das denn, wenn man weiß, es gibt da sowas? Eine bestimmte Person wird also ganz massiv von einer Gruppe oder einzelnen anderen angegriffen. Wie groß kann der Erfolg sein, da wirklich Leute herzukriegen und vor einen Richter zu kriegen? Also wie gesagt, ich denke, die Aussichten da sind klein. Man muss da unterscheiden zwischen verschiedenen Arten von Angriffen. Wenn jetzt jemand versucht, sich irgendwo einzuhacken, um irgendwelche Daten auszulesen oder zu manipulieren, dann, wie gesagt, sehr wichtig, dass du das System abschottest, sodass es nicht möglich ist, einzudringen, sichere Passwörter und so weiter und so fort. Wenn jetzt ein Angriff im Sinne von DDoS gefahren wird auf deine Server, dann kann es natürlich erforderlich sein, hier die IP-Adressen, von denen der Angriff ausgeht, zu blocken, abzublocken. Das heißt, du müsstest dann eben Anlass bringen, wenn du feststellst, mit deinem System, hier ist ein Angriff gerade im Gange, das kann man ja feststellen, auch ohne permanent IP-Adressen zu locken. Also wenn du dann eine Überlastung feststellst, dann kannst du natürlich gezielt die Quelle solcher Angriffe auch abblocken. Und da ist natürlich dann für die Zeitdauer dann auch nötig, die entsprechenden IP-Adressen zu blocken und zu sperren, das schon. Aber worum es in dem Rechtsstreit eben geht, ist tatsächlich der Normalzustand, das heißt IP-Adressen, von denen keine Angriffe ausgehen, die einfach ganz normal von Surfern eben sozusagen lesende Zugriffe oder schreibende Zugriffe auf deinen Webserver sind. Ja, entschuldige, da habe ich mich, glaube ich, nicht ganz klar ausgedrückt. Mir ging es tatsächlich um die sozialen Netzwerke. Das ist ja eigentlich auch der Punkt, auf dem dieses NetzDG fußt, ne? Um eben tatsächlich Menschen zu kriegen, die andere mobben, die gruppenweise in irgendwelchen Netzwerken auf andere losgehen. Weil ich meine, wir haben das durchaus ja auch schon gehört und gesehen, dass das tatsächlich ganz schlimme Folgen haben kann, bis hin zu Selbstmorden etc. pp. Und da sagen natürlich auch relativ viele Leute, vor allen Dingen die dabei stehen und sehen, wie jemand immer kleiner wird, dass da ja sowas eigentlich gerechtfertigt sein müsste. Und dass man darüber doch eigentlich ganz erfolgreich Leute wirklich vor Gericht bekommen können müsste, die eben tatsächlich anderen Leuten hinterher stalken, die andere Leute mobben etc. Das war das, worauf ich eigentlich raus wollte. Ja, verstehe. Also in sozialen Netzen ist es eigentlich einfach, auch ohne Self-Protokollierung, jeder eben registriert ist bei den sozialen Netzwerken und du kannst dann eben, wenn du einen Verdacht gegen einen Nutzer hast, dass der eine Straftat begangen hat, kannst du entweder anhand der Registrierungsdaten oder auch bei seinem nächsten Link dann eben auch die IP-Adresse zielgerichtet speichern. Verdachtsbasiert, ohne man nicht auf Vorrat speichern zu müssen, reicht es, wenn du halt da gegen den Account, den du da im Verdacht hast, ermittelst. Also das ist bei den Netzwerken recht einfach möglich. Okay. Jo, dann habe ich den Bastian am Mikro. Ja, ich weiß gar nicht mehr bei meiner riesenlangen Liste, wo ich anfangen soll. Aber wir reden relativ intensiv über diese berühmte Rechtsgüterabwägung. Also, was ist das für ein Rechtsgut? Muss ich jetzt irgendwie Menschen durch irgend so ein Gesetz schützen oder dergleichen mehr? Worüber wir nicht reden, und das ist auch gut so, über die Interessen von Rechenzentren. Das ist ein ganz anderes Thema. Wenn es also um DDoS-Angriffe geht zum Beispiel, betrifft das in der Regel Rechenzentren, weil wer hat schon einen Internetserver an seiner Privatleitung zu hängen? So, jetzt haben wir ganz viel gehört über soziale Netzwerke und so weiter. Der Patrick wird bestimmt gleich was dazu sagen, deswegen mache ich es mal so ein bisschen mehr als Statement. Zunächst erstmal ist das ganze Problem bei der ganzen Geschichte, dass wir zu einer Verhaltensveränderung gezwungen werden. Sollen also uns konspirativ verhalten. Also was Patrick gerade gesagt hat, das sagen wir auch alle hier, härte dein System, schotte dich ab, anonymisiere dich und weiß ich was alles. Das heißt, letztendlich kommt dabei raus, dass ich wie bei diesen ganzen Videokameras mit Mütze oder Hoodie und Sonnenbrille durchs Land marschiere, weil es könnte mich ja eine Kamera zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort erwischen. Das heißt, ich verändere mein Verhalten. Zutiefst problematisch aus meiner Sicht, weil wir drücken die Menschen in die Konspiration, hat erhebliche Folgen für unser Demokratieverständnis. Zum Thema Unternehmensangriffe, Härten, Abschotten. Unternehmen werden Däubel tun, die Einbrüche, die man spricht hier bei Daten von Datendiebstählen, das gibt es ja gar nicht, sondern es gibt höchstens Daten kopieren. Die werden das in Däubel tun, sich da zu outen, auch wenn es einen entsprechenden Paragraph des Datenschutzgesetzes gibt. Sie machen das einfach nicht. Sie gucken, was sie da vertuschen können. Intern sind sie aber höchst aufgeregt und die Spezialisten, die dann versuchen, das zu retten, sind sehr gefragt. Was man tatsächlich tun kann, selber, und das hielt ich schon für den besseren Tipp, hacken und so, ne? Das hat sehr viel mit dem sogenannten Social Gathering zu tun. Das heißt, ich versuche über eine Information über eine Person aus dem Internet zu erlangen. Und da wäre es natürlich der Tipp, dass man diese Informationen gar nicht preisgibt. Also nicht seine E-Mail-Adresse ins Internet und so weiter und so fort. Und dann sind wir wieder bei den sozialen Netzwerken. Und da bin ich der Meinung, dass die Gesetzgebung völlig ausreicht, weil wenn dort eben Schmähkritik, das ist eben diese strafbare Variante, geäußert wird, dann kann man dem auch nachgehen. Die Frage ist, ob der Provider eines sozialen Netzwerkes tatsächlich dazu bereit ist. Und da haben wir dieses Facebook-Problem. Facebook sagt, ich bin Amerika und bei uns gelten ganz andere Bedingungen. Ich glaube nicht, dass die, wenn sie in Deutschland auftreten, im Sozialbereich und im sozialen Bereich zwischen den Menschen, dass sie eine Art rechtsfreien Raum hätten. Nein, ich glaube, man kann die Rechtsdurchsetzung auch jetzt schon mit der vollen Härte des Gesetzes tun. Das NetzDG ist nicht gegen Hate Speech und was auch alles da gibt gedacht. Ganz im Gegenteil. Das ist wieder so ein trojanisches Pferd, was unser Maßlos uns oktroyiert, weil die haben ganz andere Dinge vor. Die wollen uns tatsächlich unter Kontrolle bringen. Und da bin ich dem Patrick in seinem Bemühen sehr, sehr, sehr erfolgreich, finde ich, wirklich dort durch Klagen immer wieder klarzustellen, alles das, was unsere Daten sind, gehört uns erstmal selbst. Das ist ein Grundrecht. Und wir sollten tatsächlich eher darauf hinwirken, dass alles, was mit Daten zu tun hat, mit personenbezogenen oder personenbeziehbaren Daten zu tun hat, unser Grundrecht sind. Und wir bestimmen darüber und nicht irgendein Internetprovider und schon gar nicht Herr Maas. Also vielleicht kann der Patrick das noch ein bisschen abrunden. Danke. Danke dir. Ja, Patrick. Ja, du hast ja schon sehr erschöpfend gesagt, Bastian. Da kann ich gar nicht mehr viel dazu sagen. Also zu dem NetzDG kann ich Ihnen nur zustimmen. Ich hatte mir noch notiert das Stichwort konspirativ im Netz. Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang du es erwähnt hattest, aber ich will halt nur noch mal hervorheben, dass der Grundansatz einer Klage gegen diese Self-Protokollierung durch die Bundesregierung ist eben tatsächlich, dass man eigentlich das sich über das Internet eben genauso spurenlos soll informieren können, wie eben aus einer Bibliothek zum Beispiel oder aus dem Fernsehen, wenn ich Fernsehe und Smart TV benutze. Also die Idee ist, es soll eigentlich, man soll nicht Spitztechniken anwenden müssen, um spurenlos sich informieren zu können oder seine Meinung äußern zu können, sondern der Standard sein. Natürlich ist es so, dass in den sozialen Netzen, die natürlich sich überhaupt nicht auch nur annähernd daran halten, an dieses Gesetz, es wird auch von den Datenschutzbehörden nicht wirklich durchgesetzt. Deswegen habe ich eben als Ansatzpunkt für diese Klage auch mal die Bundesregierung gewählt oder die Bundesrepublik, weil da hast du natürlich einen schönen Ansprechpartner und kannst dich auch darauf verlassen, dass sie sich tatsächlich daran halten, an das Urteil, was kommt. Allerdings hast du andererseits den Nachteil, die können auch das Gesetz machen, was angewendet wird. Und das hat ja der Minister angedroht, dass er das Gesetz einfach ändern wird, wenn es nötig sein sollte, aufgrund des Gerichtsurteils. Aber nichtsdestotrotz hast du da einen guten Ansprechpartner. Ansonsten ist es bei Facebook und so weiter tatsächlich so, dass auch wenn die ihren Sitz irgendwo im Ausland haben, dass der Europäische Gerichtshof klargestellt hat, wenn die hier in Europa aktiv werden und auch europäische Kunden ansprechen und so weiter, dass dann eben auch das Marktortprinzip gelten muss, sprich, sie müssen sich dann schon auf unser Recht halten, egal wo sie sitzen. Und insofern, was du sagtest, dass man derer schon jetzt habhaft werden kann, sie erteilen auch munte Auskünfte an unsere Sicherheitsbehörden. Also, ja, das ist nicht so, dass da eine Strafverfolgung scheitern würde. Ja, danke schön. Ich habe wieder jemanden am Mikro. 42, bitteschön. Namen zusammen, ich bin's, der bestenfalls. Ich habe da mal dahingehend eine Frage. Ich empfinde das immer so, hier werden Grundrechte verletzt, permanent, und ist es nicht Aufgabe des Staates, diese Grundrechtsverletzungen, also uns davor zu schützen? Und irgendwie komme ich mir so ein bisschen verarscht vor, wenn die von einem Bundestrojaner sprechen und hast du nicht gesehen. Also hier wird doch irgendwie was total verdreht, oder nicht? Ja, Patrick? Es wäre auf jeden Fall Aufgabe des Staates, sich da vor dieser Zirkulierung zu schützen. Genauso wie der Staat werden müsste, um uns vor der Massenspionage durch die NSA zu schützen. Könnte man ja auch viel machen, Stichwort verschlüsselte Telekommunikation und so weiter. Aber Fakt ist eben, dass der Staat Interesse daran hat, weil er selbst gerne Zugriff nimmt auf entsprechende Daten. Also gerade den Sicherheitsbehörden ist das sehr recht, wenn die irgendwo gespeichert werden, ein wunderbarer Datenschatz. Und leider ist es ja auch so, dass bei uns oft der Datenschutz eben auch im Innenministerium angesiedelt ist. Das heißt, klare Interessenskollisionen. So auch an diesem konkreten Verfahren, denn als ich das Bundesjustizministerium verklagt hatte, haben sie sich einsichtig gezeigt und das Urteil akzeptiert, das ihnen die Self-Protokollierung verboten hat. Als es dann aber um die rechtlichen Behörden ging, dann hat das Bundesinnenministerium Vertretung übernommen. Ja, und das hat sich durch alle Instanzen und hat schon zweimal versucht, das Gesetz zu ändern, um eine Self-Protokollierung zu legalisieren. Also die sind hartnäckig ohne Ende und werden alles daran setzen. Für das BSI haben sie sogar schon ein eigenes Gesetz gemacht, was dem BSI hier die Vorratsspeicherung von diversen Daten ermöglichen soll. Vor dem Hintergrund kannst du dir von denen auf keinen Fall warten, dich zu schützen. Am ehesten von den Gerichten. Deswegen ja die Klage. Und wenn die Bundesrepublik tatsächlich verurteilt werden soll, das zu unterlassen, dann ist natürlich, gilt das für alle oder profitieren alle davon, denn die wissen ja nicht, welche IP-Adressen ich verwende, und von daher wird dieses Urteil quasi die Speicherung oder für euch alle dann gelten. Vor dem Hintergrund wäre das Internet schon deutlich anonymer, wenn man, ich meine mal, die ganzen Bundesseiten anonym abrufen könnte. Übrigens speichert auch der Bundestag die Zugriffe auf das Angebot bundestag.de. Wie es bei den Gerichten ist, weiß ich jetzt im Moment nicht. Aber die werden natürlich dann auch an das Urteil gebunden. Ja, das ist ja an und für sich sehr schön. Aber wenn ich mir das so angucke, wir hatten jetzt ACTA, wir hatten Zensor Solar, wir hatten so diverses, wo einfach auch Vorratsdatenspeicherung drin versteckt war, indeckt. Es ist ja so, dass die immer und immer wieder irgendwelche Programme auflegen und ich habe das Gefühl, die wollen uns einfach nur mürbe machen, bis wir dann irgendwann mal sagen, oh, wisst ihr was, jetzt wird es uns zu anstrengend, macht mal. Grundsätzlich ist es auch wahnsinnig schwer, das Thema allgemein zu vermitteln. Es ist ja sehr sperrig. Was können wir denn machen jetzt neben dich beispielsweise unterstützen, wenn du Klage führst, um einerseits tatsächlich das mal so ein bisschen in das Bewusstsein der Leute zu kriegen, die ja, denen wir auf der Straße an Infoständen begegnen zum Beispiel, und wie schaffen wir es, nicht mürbe, nicht müde zu werden und da wirklich auf unserem Recht zu bestehen? Ja, also zum einen hatte ich ja im Chat gepostet einen Link zu dem NDR-Beitrag nach dem Netz. Also da, finde ich, ist Ihnen das wirklich gelungen, das mal plastisch und anschaulich zu machen, was Surf-Protokollieren bedeutet, wie viel man da wirklich rauslesen kann aus den Daten. Die haben einzelne Politiker recherchiert, wie gesagt, einzelne Amtsträger, und haben genau geguckt in den Protokollen, was können wir daraus ableiten. Können wir Zugangsdaten, Passwörter ableiten und so weiter und so fort. Also das, finde ich, macht es ziemlich plastisch. Da sind auch Videos mit dabei von Panorama, die das damals gut erklärt haben. Ja, ansonsten ist Aufklärung wichtig, ne? Man kann ja zum Beispiel im Rahmen von Krypto-Partys versuchen, eben aufzuklären über die sogenannte digitale Selbstverteidigung. Kann ich mich im Netz wehren gegen Vorratsdatenspeicherung, gegen Surf-Protokollierung, Tools wie Tor-Browser oder Anonymisierungsdienst, sowas eben einfach mal beizubringen und zu vermitteln. Es gibt auch ein Netzwerk, das heißt die Freiheitsredner, die bieten an ehrenamtlich solche Kurse oder Lehrgänge auch für Gruppen zu halten. Und da können wir uns natürlich auch engagieren und versuchen, das zu vermitteln, wie schütze ich mich. Gerade bei Journalisten ist das sehr wichtig, die da auch dafür zu sensibilisieren. Das wäre eine gute Zielgruppe als Multiplikatoren sozusagen. Aber natürlich auch im Bildungsbereich ist ganz wichtig, dass es Teil Schulunterrichts wird. Einige Datenschutzbeauftragte bieten auch solche Module an für Schüler, um darüber aufzuklären. Unterrichtsmaterial gibt es dazu teilweise auch. Also dieses Thema digitale Selbstverteidigung wird sicherlich immer wichtiger werden. Vielleicht nicht unbedingt als bloßer Konsument. Da wirst du natürlich auch gläsern gemacht und vielleicht kriegst du falsche Preise angezeigt und so. Oder manche Produkte gar nicht mehr. Aber zumindest wenn es in den Bereich geht, politisches Engagement, Aktivismus oder Whistleblowing gar, journalistische Recherche, oder auch wenn du Probleme hast und Selbsthilfegruppen oder Beratungsangebote und so weiter. In all den Fällen kann das halt schon sehr wichtig werden, sich anonym bewegen zu können. Und ja, über die entsprechenden Möglichkeiten aufzuklären, ist eine gute Sache. Auch deswegen, weil es denen hilft, die wirklich darauf angewiesen sind und die sonst zu leicht herauszufinden und herauszufiltern und zu taggen sind, wenn nur noch die anonymisieren und verschlüsseln und so weiter. Deswegen sollten das möglichst viele Leute machen. Ich bin jetzt auch im Moment immer mit Tor unterwegs und bin eigentlich ganz angetan. Ist natürlich ein bisschen langsam, aber das meiste geht schon. Ja, danke schön. Dann haben wir den Drifter am Telefon. Quatsch, am Mikrofon. Patrick, ich habe zwei Fragen an dich. Besitzt du ein Smartphone? Und falls du eins besitzt, wie schützt du dich vor Spionage, also vor Daten, die jetzt unwissentlich von deinem Gerät versendet werden. Ja, speziell aus dem Grund. Und weil man da nicht so die wirkliche Kontrolle über die Betriebssysteme hat, habe ich tatsächlich kein Smartphone. Den Luxus leiste ich mir noch, immer meinen Laptop rumzuschleppen. Da kann man sich etwas besser schützen. Ich habe gehört, das soll auch mit Smartphones gehen, wenn man ein entsprechendes Betriebssystem hat und versucht, die nach Hause zu telefonierende Software einzuhegen und zu schränken. Aber ich selbst könnte nicht sagen, wie das geht. Ich wüsste aber jemanden, den man da fragen könnte, der das gemacht hat. Aber es ist wohl nicht einfach, ne? Nee, ich habe mir auch sowas sagen lassen. Ja, Paki, hast du noch eine Frage? Ja, es hat sich ja mittlerweile noch eine andere Frage gestellt. Das geht ein bisschen ins Technischere rein. Und zwar die sogenannten IPv6-Adressen. Ist ja im Moment die momentane Situation so, dass viele Anbieter diese Adressen, die vergeben werden, mit den sogenannten Privacy Extensions dazu führen, dass die User identifizierbar sind. Und das widerspricht ja auch laut vieler Datenschutzbeauftragter und Datenschutzexperten gegen die aktuellen Gerichte. Wie ist denn dazu deine Meinung? Was können wir da erwarten? Wirst du da auch gegen vorgehen? Tja, leider ist es wohl nicht verboten im Moment, deswegen wäre es schwierig, dagegen vorzugehen. Also eigentlich sollten die ISPs weiterhin IP-Adressen dynamisch vergeben, auch im Zeitalter von IPv6. Sie müssen es dann natürlich nicht mehr, weil es dann genügend Adressen gibt, aber ich glaube, Anbieter wie die Telekom haben angekündigt, sie würden es weiterhin freiwillig sozusagen trotzdem machen. Die softwaremäßigen Privacy Extensions betreffen ja nur einen Teil dieser IP-Adresse, also schließen eine Rückverfolgung jetzt nicht aus. Deswegen muss der Anbieter selbst auch sozusagen weiterhin die Adressen dynamisch zuweisen, um zu verhindern, dass man dann wirklich eben auch permanent nachverfolgbar bleibt anhand der IP-Adresse. Im Sommer tritt jetzt das Gesetz der Vorratsdatenspeicherung in Kraft. Und darin ist ja auch vorgesehen, dass die Zuordnung von IP-Adressen auf Vorrat gespeichert werden soll. Übrigens kein Richtervorbehalt für die Zuordnung von IP-Adressen, obwohl es Vorratsdaten betrifft. Und keine Beschränkung auf schwere Straftaten. Auch Geheimdienste werden das machen können. Das heißt, dass die eigene IP-Adresse nicht nachvollziehbar wäre, da darf sich keiner drauf verlassen. Die meisten Anbieter speichern das auch jetzt schon für zumindest 7 Tage lang. Da gibt es so ein problematisches BGH-Urteil, was so ausgelegt wird, dass man das dürfe. Da ist eine Verfassungsbeschwerde gegen anhängig, aber im Moment führt das dazu, dass eben IP-Adressen etwa 7 Tage meist nachverfolgbar sind. Und mit der Vorratsdatenspeicherung wird das sich auf mehrere Wochen verlängern. Ja, und mit IPv6 möglicherweise dann sehr, sehr viel länger. Okay. Das hatte ich befürchtet. Ja, das wird schwierig. Ich habe jetzt 2 Leute am Mikro, nämlich Bastian und Wiegbold. Bastian war zwar zuerst da, ich würde aber gerne Wiegbold erst das Mikro geben, weil Bastian heute schon gesprochen hat. Ist das okay, Bastian? Natürlich doch. Wiegbold, bitte dein Mikro. Ja, vielen Dank. Ich wollte nur mal was anmerken. Ich weiß nicht, wieso ihr immer so auf dynamische Adressen verlasst. Also jetzt von der Argumentation her. Es wäre doch viel besser auch zu sagen, okay, IPv6 eben nicht zu dynamisieren. Also da wird ja der Präfix dann dynamisiert und dadurch hat man permanent andere Adressen im anderen Kontext sozusagen. Aber trotzdem, die MAC-Adressen etc. sind ja auch noch da, die man dann da hinten dran hängt. Und die andere Sache ist die, es wäre dann viel sinnvoller, sage ich mal, solche Grid-Netze eben wie das Tor-Netz oder GNU-Netz oder sonst was möglich zu machen. Also das bedeutet, wenn ich feste IP-Adressen habe oder wenn ich auch bekannte IP-Adressen habe, kann ich durchaus darüber ein Grid-Netz legen oder ein Netz, was ebenfalls wieder sozusagen mir die Anonymisierung schafft. Also ich könnte Dienste anbieten etc. in diesem Grid. Ich könnte entscheiden, ich habe eine offizielle Adresse oder ich habe halt auch, sage ich mal, VPNs oder VPN-Netze, die sich dann halt zusammenfinden können. Also das kann man ja technisch so lösen. Also es ist nicht unbedingt also es, und diese Möglichkeit der technischen Lösung wäre ja viel interessanter, dass man halt, dass es durchaus auch möglich ist, Dienste anzubieten, parallele Netze im Netz sozusagen zu erzeugen, die dann eine Anonymisierung ermöglichen. Ja, vielen Dank. Das hörte sich mehr nach Statement als nach Frage an. Patrick, möchtest du noch was ergänzen, was dazu sagen? Ja, gern. Also das ist total spannend. Die Idee, wie man das nutzen könnte, das erinnert mich so ein bisschen an das Thema WLAN, ne, wo man eben auch sein Netz öffnet und dadurch letzten Endes eine Rückverfolgung nicht mehr möglich ist, wer jetzt von wem der Zugriff ausgegangen ist. Es könnte halt sein, dass du so ein bisschen in die Problematik Störerhaftung reinlaufen könntest, dass du halt dann trotzdem noch verantwortlich gemacht wirst, auch wenn der Zugriff vielleicht gar nicht von dir selbst ausgegangen ist. Aber es ist natürlich schon eine Möglichkeit, um die Nachverfolgung zu erschweren, die man auch nutzen sollte. Trotzdem finde ich, dass die Anbieter zumindest die Option anbieten sollten, auch die Prefixes dynamisch zuzuteilen. Wer das nicht möchte, der kann natürlich dann auch gerne ein festes behalten. Darf ich noch mal kurz was dazu sagen? Bastian, darf er? Aber kurz, Wiegbold, ich mal. Ja, sehr richtig. Also ich meine, es sind natürlich Mesh-Netze, die dann möglich sind, wie auch beim Freifunk zum Beispiel. Das ist ja auch ein Mesh-Netz letztendlich. Klar ist da die Störhaftung, aber es, meiner Meinung nach geht es ja auch um die sogenannte Revisionssicherheit innerhalb dieser Datenerfassung. Man versucht natürlich jetzt über IT-Sicherheit etc. auch da eine Revisionssicherheit von Daten zu erzeugen. Für mich ist einfach die Frage, sind Daten überhaupt revisionssicher im weitesten Sinne oder wie kann man diese Revisionssicherheit, also jedenfalls gerade bei solchen erhobenen Daten oder halt, sage ich mal, argumentativ erweichen, also weich machen. Ja, also dass diese Daten eben nicht verwendbar sind für eine Beweisführung. Okay, weiter. Dankeschön, Wiegold. Patrick? Naja, die Sicherheitsbehörden haben natürlich genau das gegenteilige Anliegen. Ne? Die wollen natürlich, dass alle Logfiles und Protokolle genau korrekt sind, mit korrektem Zeitstempel und genau nachverfolgbar sind. Und gerade bei dynamisch zugewiesenen IP-Adressen ist das natürlich extrem wichtig, um überhaupt irgendwas rückverfolgen zu können. Also die versuchen natürlich, dass es möglichst genau passiert. Und du musst dann eben versuchen, technisch das zu umgehen oder auszuhebeln. Die Gerichte schwanken da noch so ein bisschen. Ob das dich von der Haftung und Verantwortung befreit. Es gibt immer mal wieder Urteile, die das nicht so sehen und die sagen, du bist trotzdem verantwortlich. Aber wie gesagt, das ist der Streit um die sogenannte Störerhaftung. Ja, okay, so, dann habe ich jetzt den letzten Sprecher am Mikro, nämlich den Bastian. Schieß los. Hey, ich habe die Macht, okay. Erstens, kleinen Hinweis, kann Patrick vielleicht aus seiner Sicht was zu sagen? Ist Tor noch sicher? Wissen wir das? Gibt es eine Garantie? Es gibt ja von mir eine Initiative für einen sicheren Datenaustausch, zum Beispiel zwischen den Piratenparteien. Da arbeiten gerade eine ganze Reihe wissender Leute dran. Werbeblock, wenn ihr da auch noch ein paar Ideen habt, wie man einen sicheren Austausch hinbekommt über Daten oder Datennetze, immer mal melden bei mir. Und die Frage an Patrick ist, oder die zweite ist, also die erste war die mit dem Tor, zweite ist die IPv6. Ich sehe ja da natürlich einen Personenbezug und ohne Personenbeziehbarkeit. Da gab es ja ein Urteil, ne, sind die IP-Adressen auch dynamisch irgendwie personenbezogene Daten. Und das wurde ja entsprechend auch in gewisser Abwägung so entschieden. Nehmen wir doch mal die Europäische Datenschutzgrundverordnung, die demnächst in Kraft tritt. Haben da nicht die Anbieter von Diensten extreme Probleme mit IPv6, das so zu organisieren, dass eben die so geschützt sind, die User, dass eben der Personenbezug bzw. die Personenbeziehbarkeit nicht möglich ist? Also das ist ja eine ganz interessante technische Frage. Ja, Patrick? Ich bin gerade nicht ganz sicher, ob ich deine Frage verstanden habe. Also ist die Frage, ob ISPs dafür sorgen können, dass die IPv6-Adressen dann nicht mehr personenbezogen sind? Prinzipiell ist die Frage, wo kriegst du die Adresse her? Du kriegst sie vom Internet Service Provider her, das ist ganz klar. Jetzt baut der ja quasi eine Strecke zu dir auf. Das ist dann quasi wie eine nicht dynamische IP, also eine permanente IP. Und da gilt ja, glaube ich, schon sehr stark die Vermutung, dass diese Adresse Personenbezug hat, beziehungsweise personenbeziehbar ist. Die Europäische Datenschutzgrundverordnung setzt da aber sehr strenge Regeln oder sehr strenge Grenzen. Wie soll denn ein Provider das hinbekommen, dass er sagt, okay, das ist schon klar, aber das, was dann zwischen User und mir und weiteren passiert, ist trotzdem nicht personenbeziehbar. Könntest du dir irgendwie eine Lösung für vorstellen? Ja, also wir hatten mal drüber nachgedacht, über ein Modell zur Umgehung der Vorratsdatenspeicherung dadurch, dass der ISP eben dann zwar die Zuordnung deiner IP-Adresse mitloggt, dass er aber sozusagen standardmäßig oder hardwaremäßig deine Daten über einen VPN-Dienst ausleitet. Also ähnlich wie das eben bei Freifunk der Fall ist. Und auf die Art und Weise wüsste er nicht, welche IP-Adresse letzten Endes dann verwendet wird. Und die VPN-Dienste sind ja bekanntlich nicht zur Vorratsdatenspeicherung verpflichtet. Aber auf die Art und Weise könnte man vielleicht als Internet-Service-Provider den Personenbezug aufheben. Was du natürlich auch machen kannst, ist zu sagen, okay, ich verzichte darauf, die Zuordnung zu loggen. Verpflichtet bist du dazu nicht, jedenfalls solange nicht die Vorratsdatenspeicherung eingreift. Aber ansonsten, wenn du mitloggst, kannst du immer das zum Account, zum verwendeten Kunden nachverfolgen und hast natürlich dann auch den Personenbezug. Ja, vielen Dank. Ja, Patrick, Paki, so schnell geht eine Stunde rum. Habt ihr noch ein paar Worte von bleibendem Wert? Ja, ich möchte mich an der Stelle einfach mal bei Patrick bedanken für die Hartnäckigkeit und die Energie, die du da reinsteckst. Das ist wirklich bewundernswert. Ich glaube, da rede ich auch für alle Piraten. Wir sind alle große Fans von dir und ich bitte dich, hör nicht damit auf, mach weiter so. Viel Glück bei der Landtagswahl. Ich werde euch auch besuchen kommen und ganz viel Werbung und Energie da reinstecken, dass ihr die möglichst größte Unterstützung bekommt. Ja, schön, das freut mich total und wir heißen euch alle gerne willkommen, weil jede helfende Hand natürlich hier auch gesucht wird. Insofern freue ich mich, dass wir uns dann demnächst sehen. Ja, ihr habt's gehört, fahrt alle nach Schleswig-Holstein. So ist es, es gibt tolle Strände hier. Das darfst du aber annehmen, ja. Ja, die besuchen wir aber erst, wenn wir mit dem Wahlkampf durch sind. Ja, das kann man auch schon wehren, das kommt ein bisschen drauf an. Geschickte Planung ist alles. Gut, dann auf jeden Fall vielen herzlichen Dank, Patrick, fürs Hiersein und dir die Zeit für uns nehmen. Paki, fürs Dasein. Vielen Dank den Zuhörern und Fragestellern dafür, dass ihr da eine wirklich interessante Veranstaltung draus gemacht habt. Ich bedanke mich insgesamt recht herzlich, wünsche euch einen schönen Abend. Ja, und dann bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss! Und danke für die tolle Moderation. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.